Mann, das finde ich ja echt gut. Hallo Nachtschwärmer, Freitagabend. Hey, Sally. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Heute haben wir wieder jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel. Ganz neue Songs. Okay, roll the drum. Und diesen komischen Damenschuhverkäufer. Wie heißt er wieder? Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Was denn? Wie denn? Es geht schon los. Komm, Elle, sag mal was. Elle, komm auf. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Warts ab, wieso heute noch singst? Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann kaum erwarten. Los jetzt, die Ohren anlegen und dann schneller. Sweet, break away. Super Nature, die ganz neue Army of Lovers. 22.11 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Du gibst mir Geschenke, ey. Sonntag ist erst Advent. 22.17 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Und wenn ihr sich zugeschaltet habt, ihr seid vollkommen richtig. Heute steigt wieder die Freitagsparty bis 2 Uhr. Und das wird ein ganz neuer Song von Tokyo Ghetto Pussy. Everybody on the floor. Und das hat es natürlich hier nur bei Wahnsinns Power Power Play. Keiner macht dich mehr an. Did it too late? I was moving seconds in a world of frozen days. We've got bones and blood. Is this all what we've got? Das Michael heißt der Time to Wonder, auch ganz neu, 22.21 Uhr. Und wie gesagt, nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel. Dann verlosen wir heute noch zwei Tickets für den MLRC Adler Mannheim. Und zwar für den kommenden Sonntag. Aha. Und natürlich jede Menge CDs zu gewinnen. Und El Bandi und die Blondinen sind wieder dran. Na, jetzt jagt ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Dass wir uns lange gefragt haben, ob wir das einem hochgebildeten und kultivierten Publikum wie Ihnen wirklich zumuten dürfen. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Nicht aufs Klo gehen. Wollte nichts machen. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. So, nach schon mal, jetzt kommen die Termine vom lieben Charlie. Und dieses Wochenende, das ist ein echtes Mega-Wochenende. Da ist also dran. Erstmal Elsass, Seebach. Dann Weitingen, die Festhalle Weitingen bei Horb in der Gegend. Zudem noch Hirschau, Tübingen. Hirschau, die Stefan-Hartmann-Halle. Wir haben diesmal zwei Veranstaltungen gemacht, weil nicht, sag ich mal, so voll ist. und immer einen riesen Stau, deshalb frühzeitig bitte kommen. Dann ist dran Hüffingen, die Stadthalle Hüffingen bei Donaueschingen. Und intern von der Kreissparkasse Schwenningen-Villingen ist in der Messehalle, und zwar schon ab 17 Uhr in Schwenningen was. Also, Tübingen-Herschau, Hüffingen, Stadthalle, Weitingen-Behaup und Seebach im Elsass. Guten Abend, Max, hier ist Suse. 2 Stunden warte ich schon. Du hast nur eine Chance, das gut zu machen. Weck mich mit einem schönen Frühstück und Asticenzano. Schlaf gut, mein Süßer, und träum von mir, sonst... Verknallt? Sag's mit Asticenzano. Wähl 040 366 499 und sprich deine verliebte Botschaft aufs Band. Mit etwas Glück kommst du damit in die Asticenzano-Radio-Werbung. Walt Disney empfiehlt seine Meisterwerke, die Hörspielhits Das Dschungelbuch, Aladdin, Bambi, Schneewittchen und viele mehr auf Karussell, MC und CD und ganz neu Der König der Löwen. Holen Sie sich Disneys Meisterwerke zum Taschengeldpreis. Sensationell! Morgen, Papa, wird's was geben. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Diesmal schenken wir dir deine lang ersehnte Eisenbahn. Kein Modell, nein, groß wie du. Wie das geht, na hör mal zu. Mit der Bahncard kannst du reisen, durch das Land ein ganzes Jahr, in jedem Zug zu halben Preisen, ganz bequem von hier nach da. Kann man sich was Besseres denken, als die Bahncard zum Verschenken. Nähere Informationen bei allen Fahrkartenausgaben und den Agenturen der Deutschen Bahn. Unternehmen Zukunft. Deutsche Bahn. Wissen Sie eigentlich, wo ich eine feurige Thaisuppe genießen und gleichzeitig meinen Papagei unterrichten kann? Sag Thaisuppe. Erasco! Erasco! Dösbattel. Natürlich nur bei mir zu Hause in meinem Erascorant. Da, wo ich mir eine köstliche Delikatessuppe von Erasco zubereite. Erasco. Das Gute daran ist das Gute darin. This is Rayman's Eric of the Doors. You know, it's okay to rock and roll and party. Just let someone else do the driving. Please, don't drink and drive and don't drive with someone else who's been drinking. Thank you. Und was denkt ihr? Naja, die Leute sollten einfach vernünftiger sein. Also entweder ich trinke oder ich fahre. Eins geht nur. Stargas, eine Aktion mit gesundem Menschenverstand. Mehr dazu bei der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Rondell. Temperamento de pura raza. Rondel, Flaschengärung, Sekte España. Cava de la mejor calidad del corazón de Cataluña. Rondel, con temperamento de pura raza. Rondel, método tradicional. Sekte España. Rondel, ole. Hier wieder Charlie Schlemmer vom Schurwald. Frage, was reimt sich auf Durst? Richtig, Wurst. Noch richtiger, Rehmwurst vom Schurwald. Die schmeckt einfach schlemmermäßig gut zu einem frischen Bier oder guten Viertele. Wie bitte? Sie trinken Sprudel, Kaffee oder Tee? Rehmwurst ist immer ein köstlicher Genuss, auch ohne Flüssiges. Rehmwurst vom Schurwald, für die Schlemmer unter uns. Denken Sie jetzt an Ihren Urlaub? Wird auch höchste Zeit. Die neuen TUI-Sommerkataloge sind da. Sie haben es sich verdient. TUI, schöne Ferien. Und als nächster, El Bundy. Ein Schuhverkäufer von Gottes Gnaden. Das ist mein Jahrzehnt. Das ist das Bundy-Jahrzehnt. Frage, mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Hey. Los geht's. Oh, yeah. rhythm of our love. Nobody can stop us, and nobody can drop us. Yo, one, two, three, four, we got the rhythm. Und 31 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Bruchsal und Kronau. Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Charlie 2000 präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und da geht's gleich los. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Aus diesem Zuschnitt heraus 01388000. Da ist schon der erste Knaller drin. Keep upon the earth, happiness I want upon and unity would give. Genau, 22.38 Uhr. Hallo Nachtschwimmer, hier ist unser Gewinnspiel. also den kennt doch jeder Nachtschwärmer. Aber für alle, die noch nicht fünf zusammen haben, machen wir noch was dazu. Ruf mich an, lass die Leitung im Glühen, Nachtschwärmer. Schon wieder in den totalen Wahnsinn. Dann zockt der Mob, dann steppt der Wetter, wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Body Cam. Count. Featuring Ice-T oder umgekehrt. 22:46 Uhr. Ich gehe in die Leitung ein. Und da habe ich drin die Caroline aus Reutlingen im Württembergischen. Hallo Caroline. Hi. Hallo. 5 in der Breten. Lass mal los. Wakefield, Corona, Dr. Alban, Prince Adel Joe und Marky Mark. Mach schon mal, was sagt ihr dazu? Ha? Hey! Das ist richtig, das gibt eine CD, Caroline, bleib dran. Holla, Leute! Super! Tell me something good, magic. Zimba! Zimba! Zimba! 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Tell me, count, say. Komm gut. Ist klasse. Ein affengeiles Programm. Hi. Lost in Space. Die doofe Witze-Ecke. Aha, Zeit wieder für einen Blondinenwitz. Mach mal, wie nennt man 10 Blondinen, die Ohr an Ohr stehen, nebeneinander? Das ist ein Windkanal. Größer, satter, lecker. Werbung! Supergut. Radio Regenbogen präsentiert die zweite Basler Oldie Night. Come on, everybody. Come on, let's twist again. 6. Januar, Basel. Mit dabei Chubby Checker, Show Buddy Buddy, The Searchers und Harpo. Mit Smokey. Susi Quattro und Sailor. Telefonischer Kartenservice unter Zürich 388 81 81. Girls, girls, girls, girls, girls. Die zweite Basler Oldie Night, 6. Januar, St. Jakobshalle Basel. City Cup. City Cup. City Cup. City Cup. Das neue Regenbogen Taxi in Riechen und Basel. Bestellen Sie jetzt Ihr Taxi zum Nulltarif. 155 76 76. 155 76 76. Ede Schneider. Dabei habe ich es neulich erst gesehen, ey. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Nein! Achtung, Nachtschwärmer. Ich bleibe hier sitzen. Al Bundy. Ja. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nur über meine Leiche. While you're believing in God, knowledge is one thing, and here comes another. Unity, you better live with each other. I'm sitting and singing the way I'm picking a microphone. Take a look around, you're not on your own. Give it a piece of chance, one love, one nation. Sing it for a new generation. Give peace a chance for a new generation. Neue Intermission, Give Fears a Change, wird bei Viva Tag und Nacht runtergekurbelt. Was ist denn das für ein komischer Titel? Das ist Mamas Lieblingslied. Living on Video, eins mal von Trans X. Gesetze außer Kraft gesetzt. Also, ein Schalt. Und zwar. Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. We'll be right back. Nacht schon mal aufgepasst, wie angekündigt vorher. Die haben ja heute wieder gewonnen. Ich habe jetzt 2x2 Tickets für das Eishockeyspiel des MERC. Die Adler Mannheim gegen die Füchse in Sachsen am Sonntag, den 27.11. um 18 Uhr im Eisstadion Mannheim. Die Karten werden jetzt verlost. Und das machen wir ganz einfach. Die ersten zwei, die ich per Telefon hier reinkriege, bekommen die. Aber die müssen auch wirklich hingehen. 0138 8000. Das nächste Gewinnspiel kommt über uns nach halb. Und heute haben wir natürlich auch ein bisschen Heavy-Time-Gewinnspiel und Deutsche Welle Spezial. Das ist doch für echte Nachtschwärmer. Let's go! Rofo, let's go, 23:19. Ah, das war mal der Song, das war mal der Tanzflächenknaller. Jetzt ist eine olle Kamelle. Ich und du, spielen blind den Kuh. Ich und du. Ich und du spielen blind den Kuh. Ich und du. Ich und du spielen blind den Kuh. Ich und du. Ich und du. Ja. Ich und du spielen blind den Kuh. Ich und du spielen blind den Kuh. A, B, C, D, E, F, G, A, I, K, L, M, N, O, P, A, Q, R, S, T, U, V, W, ja. A, B, C, D, E, F, G, A, I, K, L, M, N, O, P, A, Q, R, S, T, U, V, W, ja. Thank you. Karten sind leider alle weg nach Schimmer. 23 Uhr. 21. Und alle, die sich zugeschaltet haben, hallo. Ich und du, spielen blinde Kuh. Ganz neu Dance to Trance. Warrior. Die Karten sind alle weg. Vielleicht noch Information, der MERC stellt uns öfters jetzt Karten zur Verfügung, wenn ein wichtiges Spiel ansteht. Und dann werden wir die hier immer verlosen. Sie, nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. So, nachschauen wir die Termine. Auf den und Charlie 2000 on the road. Die Tür geht auf. Ist Charlie Mega Disco Night. Morgen Samstag. 26. November. Und zwar. Wie immer blau. Wir tanzen ja immer auf mehreren Hochzeiten, weil die Nachfrage ist so riesig, das schafft man mit einmal gar nicht. Aber wir sind alles Profi-DJs. Wir haben ein sagenhaftes Musikprogramm. Und ich kann natürlich nur an einer Stelle sein, aber das verrate ich nicht, wo ich bin. Aha. Also, da ist zum einen dran Tübingen Herschau, Stefan Hartmann Halle. Weitingen, das ist in der Nähe von Horb, in der Festhalle. Das ist gar nicht weit auseinander, wir haben ja doppelt Disco Night, weil Herschau immer so granatenvoll ist. die Halle fasst gar nicht alle. Dann ist dran Hüffingen bei Donaueschingen. Die Stadthalle Hüffingen. Und intern Villingen-Schwenningen-Messehalle. Ist von der Sparkasse, geht schon 17 Uhr los. Geht allerdings nicht so lang, weil das mehr für Jüngere ist. Und im Elsass Seebach. Salde Fett. Festhalle. Na, schau mal, ich merke jetzt, dass wir immer mehr Resonanz bekommen. Und ich glaube, ich brauche jetzt dann mal eine Telefonistin. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Telefonistinnen, bewerben Sie. Unter Radio Regenbogen, Postfach 68 167 Mannheim. Charlie 2000, Stichwort. Aber nur Blondinen. Da können wir nämlich leider an die Blondinenmesse austesten. Hey! Da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstaltsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. Island. top. Feel the wind in my hair here. The sound on the mountain of Hylos. Komm, bring Peg rein, deine Frau, komm. Hey, du rotes Monster! Gegen dich ist der weiße Hai ein Zierfisch. Ja, komm doch rein, Studio L, komm auf! Komm bloß nicht ins Studio! Doch, komm Charlie rein. Hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Oh, das zahle ich dir heim. Ich möchte aus dieser Folterkammer raus. Heute ist Freitag, ich möchte nach Hause. Attention. Hey, ja, hey, hey, und jeder wackelt mit dem Kopf. Also bleibt dran, Leute. Ach, mach doch die Klappe zu. Und jetzt? 23 Uhr und 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Wollt ihr den totalen Sound? Den Nervensound? Den Ultraneuronensound? Not a broken heart. Yeah.

22.43 Uhr wird es gleich. Nachschmeißen, das ist unser Gewinnspiel. Na, wird's eine harte Nuss? Fünf Interpreten werden gesucht. 0138 8000. Den hatten wir schon mal, ne? Oh, ist das geil! Wir können ja gerade so weitermachen auf Drummer. Jetzt diesen Song noch, dann möchte ich es wissen. Oh, Dankeschön. Superstar Mega Mix, blasting off. Non-stop Radio. Schau mal, das ist der Wahnsinn. Die Leitungen sind derart belegt, dass sie glühen. Tut mir leid, wenn da jemand rausfällt dann. Aber ich probiere alles. Jetzt habe ich eine Leitung. Den Sepp aus Lauf. Er ist 26. Sepp, das ist das Lauf, wo der Thomas Henk wohnt? Ja, genau. Aha, das ist nämlich zwischen Aachen und Bühl da in der Gegend, ja? Und du hast jetzt 500 Breden? Lass mal hören. MC Michael C und DJ Sven, Michael Jackson, Axel F, Madonna und die Pet Shop Boys. Hey! Ja, das ist richtig! Der Sepp hat gewonnen! Super stark! Alle anderen legen bitte auf! Power Time, Party Time! International, da wackelt der Tannenbaum. Die neue Doppel-CD von Ariola. Rondell. Sekt. Con temperamento de pura raza. Rondell. Flaschengärung. Sekt España. Cava de la mejor calidad del corazón de Cataluña. Rondell. Con temperamento de pura raza. Rondell. Metode traditionnel. Sekt España, Rondel, ole. All it takes is one drop of love. Arne Bol, die einzigartige Mischung aus Pop und Soul. Mehr davon auf ihrem neuen Album Misty Paradise. Arne Bol, Misty Paradise. Okay, ich verdiene mein erstes Geld. Kaufe ich dies da oder das da oder gleich die ganze Welt. Hey du! Ja? Hör mal zu! Spar dir was, dann hast du was, dann bist du was, gibst du! Hallo Leute, alles klar? Kommt heute zur Badenia! Für junge Leute, die sich was leisten wollen, hat die Badenia Bausparkasse einen Sparplan mit flexiblen Beiträgen und hoher Rendite. Badenia Bausparkasse. Freu dich auf Zuhause. Eins auf das Glück, ein Glas voll Spaß. Eins jetzt und hier. Eins auf das Glück. In der Tat, eines der besten Biere der Welt. Hyper stapelweise Hits jetzt auf einem Doppelalbum. Der neue Dada Dance Max mit Wickfield. Snap. DJ Bobo. Modo Labus, Two Unlimited und Two Cowboys. Der neue Dada Dance Max. Alles andere kannst du dir schenken. Wir von Goodyear Reifen- und Autoservice suchen ab sofort jede Woche 10 Testfahrer. Für den Winterreifen von Goodyear den UG 4 Plus, der in der ADAC Motorwelt 1094 mit besonders empfehlenswert bewertet wurde. Wenn auch Sie Testfahrer werden wollen, fragen... That's right, Italy number one with DJ Fargetta. Original Mega Mix. Jammer 0 Uhr und 7. Ey! Ein Blick nach Berlin? Mayday steigt. Heute und morgen. Mayday. Absoluter Wahnsinn. Ja? 20.000 Leute werden aber heute Abend erwartet bei der Mayday in Berlin. Was heißt erwartet? Die sind bestimmt schon da. So, nach dem Mal, jetzt machen wir eine kleine Sonderverlosung. Und zwar habe ich hier 3x2 Karten für die Veranstaltung Time Warp am morgigen Samstag. Nee, heute ist schon Samstag. In der Ludwigshafener Walzmühle. Die Creme der internationalen DJ-Szene trifft sich zur Aktion Kampf dem Winterblues. Allen voran Megastar Laura Garnier vom Pariser Kultsender KISS FM. Und die habe ich hier. Wer mich zuerst erreicht, bekommt jeder Anrufer 2 Stück, aber er müsste auch wirklich hingehen. 3x2 Karten für die Veranstaltung Time Warp am Samstag, also morgen in der Ludwigshafener Walzmühle. Und hier ist immer noch Nachtschauer Spezial Radio Regenbogen. In the house, Marusha, hallo. Da ist ja kurz die Stimme geblieben, hätte mich gesehen. Ach, schau mal, die Karten sind schon weg. Tut mir leid. ist Freitagabend. Radio Regenbogen. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Oh, that's crazy. Da geht die Post ab. Schneiden Sie sich an. Action total. Ey, boy, voll normal. Also bleibt dran, Leute. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. It hadn't been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Da Cotton Eye Joe. Schöne Bescherung. Wir lassen für Sie den Weihnachtsbaum tanzen. Mit vielen schönen Geschenken dran. Ganz schnell eine Karte an Radio Regenbogen. Postfach in 68 026 Mannheim. Mit Ihrer Adresse und Telefonnummer. Wenn wir Sie anrufen, flüstern Sie unserem Weihnachtsmann einfach ins Ohr. Radio Regenbogen, Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Dann tanzt der Weihnachtsbaum. Und es gibt eine schöne Radio Regenbogen-Bescherung. Am 28. November geht's los. Also dem Weihnachtsmann ins Ohr singen, mach mal, ich habe zwei Kindergruppen hier. Jetzt kommt erstmal hier links hier dran. Ja. Radio von mir, Radio schön. Mit mir, ja. Radio Regenbogen. Wir hören Radio Regenbogen, was hörst du? Wunderbar, jetzt kommt die andere Gruppe dran. Radio von hier, Radio mit mir, Radio mit Regenbogen. Mir. Radio oh. Von hier, oh. Radio mit mir, Radio Regenbogen. Ich höre Radio Regenbogen, was hörst du? SWF 3. Was? RPR. Oh. Das gibt eine Strafarbeit. Jetzt geht's los. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Das sage ich im Weihnachtsmann, Kinder. Ja, die Ärzte. Was ist der also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht? Ja, lei, lei, lei. Full Power. Tell me why. Schnallt euch an. Das wird sich noch herausstellen. Überschrift Blondinen. Gehen zwei Blondinen durch den Wald. Plötzlich sagt die eine, oh, schau mal, eine Rehfährte. Nein, nein, sagt die andere, das ist eindeutig eine Wolfsfährte. So folgen sie diskutierend der Spur. Eine halbe Stunde später kommt ein Zug in der Pferdbeine. Also ich fand's lustig. You can call me for the pain. Call me on the phone or on the mental plane. I'll be the bitch you need. I can tame what you came for. Call me that karma. I destruct the dawn for. Rise to the top, never stop. Drop like cream. You bring the body and I'll bring the steam. You bring the body and I'll bring the steam. I'll rub you like a wave going out while the tide's in. Pressure for my delicious heart, and nice and easy. Small with the moves to still dry or greasy. Here is your harmony, here is your friend. Kindred spirit of ethereal blend. You on a on a journey, sure. I'll take your body on a mystery tour. Pieces, I go lower and lower. I know your final fantasy, but I can repeat that. Doubting about me, but you doubt or defeat that. I'm a spiritual dog, so your emotion, your heart's are ready. Where you wanna go, whatever, lower or on top. I love you down, all around, in and out, and all about it. Got you drinkable water from your love, and I'm so Summertime ist nicht gerade absoluter Erfolg, aber immerhin. Outside is raining, but inside is wet. Radio Regenbogen, 0 Uhr und 32 Minuten. Verkehrsservice zurzeit keine Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Wann gibst du hier Geschenke, ey? Everybody in the house, are you ready? Dance to the beat. Bonsoir, public chéri. Le spectacle va commencer ce soir. Tous ensemble, nous allons écouter une pièce merveilleuse. Everybody in the house, are you ready? Dance to the beat. I'm not afraid to

Das haben wir es mit Magic. 0.47 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel. En la pista más sonido que vamos a saco. Bom digi bom bang, bom digi bom bang, bom digi digi digi digi bom digi bang. Uka chaka, uka uka. Uka chaka, chaka chaka. Can you feel it? Postfach 68 167 Mannheim Monnem. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nehmt bei Charlie 2000 und Blue Box Banking. Geht ab wie eine Rakete. Erstmal machen wir Weihnachtswave. Um 1.15 Uhr. Single. Hallo. Was gibt's denn hier Geschenke, ey? Weihnachten. Christmas Dance. 1.22 Uhr. Hier ist Radio Regenbogen und ich grüße alle Nachtschwärmer, die sich zugeschaltet haben und ganz besonders die noch dabei sind. Mein Freund El ist ja ganz traurig, weil in den nächsten Tagen fällt ja El bei RTL raus. Da kommt dann was anderes und El, ich mache den Vorschlag, komm doch zu mir. Wie wär's? El, du bist ein Arbeiter und kommst zu mir, hä? Ich versuche dir das mal so klar wie möglich zu sagen. Ja, wie denn? Ich würde mir eher die Nase mit einem Dosenöffner abschneiden. Ja, Eld, komm. Ich würde eher im Abwasserkanal nach Äpfeln tauchen. Ich lasse mir eher einen Katheter anlegen von der Größe eines Gartenschlauchs. Das heißt also, du kommst nicht zu mir. Dankeschön, Eld. Powerplay. Starkes Radio. Action ist Freitagabend. Radio Regenbogen. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Well, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Boy, voll normal. Also bleibt dran, Leute. Einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf. Der absolute Hammer.

Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Jetzt ist das für die Spezialisten. Jetzt, wir suchen fünf Interpreten. Anyone. Now, put your right foot down and your left foot. Remember the golden charts of the 70s. It was heavy. Something in the air of which we all will be aware. But they don't care. No. hier ist unser Gewinnspiel. Ruf mich an, 01388000. 5 Interpreten werden gesucht. Das sind mal so richtig die Kernigan Songs. Das müsste reichen. 5 in der Briten. Ah, crazy, crazy night. Machen wir die Auflösung. Licht aus. Spot an. Der Wahnsinn geht weiter. Lasst uns die Sau rauslassen. Ja! Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Ach ja. Thank you. So, Nachtschwimmer, 1.47 Uhr. Jetzt habe ich in der Leitung den Kurt aus Freiham, das ist im Schwarzwald, der ist 43 Jahre jung. Hallo Kurt, Nachtschwärmer Kurt, ich grüße dich. Hallo Charlie, ich bin's, Kurt. So, fünf. Also fünf Interpreten. Ja. T-Rex, Letter, Sweet, T-Rex, Susi, Quattro, Sisi, Top. Habt ihr da noch Worte, Nachtschwärmer? Hey, das ist richtig. Kurt hat gewonnen. Wunderbar. Der Kurt kriegt eine CD. Danke. So, nach schon mal, ich habe gerade ein kleines technisches Problem. Ihr müsst jetzt, wir haben hier am Mischpult festgestellt, dass hier ein Kabel ab ist. Und da müsst ihr ein bisschen lauter machen. Ich habe gerade eine Technik. Stellen Sie Ihre Stereoanlage etwas lauter. Frank, habe ich gerade gesagt. Bleiben Sie bitte an Ihren Lautsprecher. Ihr müsst die Stereoanlage ganz laut machen, Nachtschwärmer. Es ist alles live. Moment. Frank, da unten, guck, da ist, hast du einen Lötkolben dabei? Ja, da. Da muss es sein. Das Kabel. Ja, das muss es sein. Wir haben den Fehler gefunden. Da. Einen Moment. Ach hier, ja, hier. Dieses Kabel noch. Moment. Richtig, dieses jetzt. Kabel muss hier in diese... Und neue Lautsprecher bekommen Sie bei der Firma Knerz und Knispel. Jetzt hab ich... Nachtschwärmer, jetzt habe ich euren Lautsprecher geschrottet. Dann würde ich sagen, macht's wie Emil, der sagt, er holt ein Bäserli und gehört alles zusammen. Naja, dir gefällt es wieder. Da habe ich wieder was angerichtet. Ist es schön. Setz dich in die Ecke. Das ist ja nicht normal, Nachtschwärmer. Vielleicht beruhigt er sich jetzt? Den drehe ich jetzt gleich im Kragen rum. Aber jetzt habe ich macht euch bereit für Johnny, Johnny 2000. Lasst doch alles stehen und gehen. Macht dein Radio an. Johnny, Johnny 2000. Die geballte Ladung für Leute mit Power. Attention. Ich bin Al Bundy. Gerade hier bei Charlie. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Schon mal 1.56 Uhr. Das war's dann langsam mit eurem Charlie. Das Ganze wurde präsentiert von. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Noch schwerer Spezial. noch ein kleiner Blondewitz zum Schlafen geht. Woran erkennt man, dass eine Blondine im Kühlschrank gesessen hat? Am Lippenstift an den Gurken. Das ist wieder die Höhe. Charlie macht einfach Spaß. Und jetzt noch das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. In der Nacht verdichtet sich die Bewölkung. Am Morgen beginnt es von Norden her zu regnen. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Sonntag zunächst etwas Regen, später zögernde Auflockerung und etwas milder. Am Montag teils neblig trüb, teils heiter. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Mit Volker Wingerath. Bundesaußenminister Kinkel und sein russischer Amtskollege Kozyrev wollen heute in Bonn über den Bosnien-Konflikt beraten. Kinkel hatte gestern bekräftigt, dass die sogenannte Bosnien-Kontaktgruppe, der außer Russland und Deutschland auch die USA, Frankreich und Großbritannien angehören, nicht an einem Streit über die Lösung des Konflikts zerbrechen dürfe. Die NATO hatte gestern Abend Meldungen über neue Luftangriffe in der Umgebung der Moslem-Enklave Bihać dementiert. Allerdings hätten auf UNO-Anforderung Aufklärungsflüge stattgefunden. Die CDU-Spitzengremien in Mecklenburg-Vorpommern haben dem mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. Zuvor hatten sich bereits die SPD-Gremien für die Annahme des Papiers ausgesprochen. Darin hatten sich beide Parteien nach fast vierwöchigen Beratungen darauf geeinigt, von 8 künftigen Ministerien jeweils 4 zu besetzen. Die Thüringer CDU entscheidet heute über die Große Koalition mit der SPD. Auf einem Parteitag in Erfurt wird außerdem ein neuer Landesvorstand gewählt. Für das Amt des Vorsitzenden kandidiert der bisherige Parteichef, Ministerpräsident Bernhard Vogel. In der Partei wird mit allgemeiner Zustimmung zu der Koalitionsvereinbarung gerechnet. Während der laufenden Gespräche hatten Kommunalpolitiker jedoch kritisiert, dass das Innenministerium an die SPD gehen wird. Der französische Staatspräsident Mitterrand ist gestern Abend in Baden-Baden mit dem Deutschen Medienpreis 1994 ausgezeichnet worden. Der in diesem Jahr zum dritten Mal vergebene Preis wurde dem französischen Staatschef von Bundeskanzler Kohl überreicht. Kohl bezeichnete Mitterrand bei der Preisverleihung als Glücksfall für die deutsch-französische Freundschaft. Behandlungsfehler im Hamburger Tropenkrankenhaus haben 1991 und 92 zum Tod von 5 Malaria-Patienten geführt. Sie wurden nach dem Ergebnis eines unabhängigen Gutachtens zu spät auf eine Intensivstation verlegt. Außerdem sollen mindestens 3 Patienten ohne ihr Wissen in eine Arzneimittelstudie einbezogen worden sein. Der Leiter der klinischen Abteilung des Tropenkrankenhauses hat sich beurlauben lassen. Zum Sport. Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse. Bremen trennte sich von Schalke 2:1. In Bochum schlug der VfL die Gäste aus Uerdingen ebenfalls mit 2:1. Zwei und zweieinhalb Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben keine Hinweise auf Verkehrsstörungen. Allen unterwegs eine gute Fahrt.